Die Nunzien. Sie und ihr Papst scheuen das Licht, das sie kenntlich macht. Sie lieben die Finsternis, hassen alles, was Aufklärung heißt und dazu führt, und möchten uns alle, wo nicht stockblind, doch einäugig machen. Das ist ihr Wunsch, dies seit Jahrhunderten ihre Bemühung. Karl Friedrich Moser.